Richard Bayer, 1926 in Marburg geboren, war der jüngste und auch letzte Sprecher des Großdeutschen Rundfunks. Mit 17 hatte er bereits beim Rundfunk in Berlin beginnen können, Nachrichten zu sprechen. Bis zuletzt hatte er die unsinnigen Durchhalteparolen der NS-Propaganda zu verlesen und war, wie er heute sagt, gar nicht mal unglücklich darüber. Denn der Rundfunk war ein Domizil des Überlebens. Wer dort arbeitete, musste nicht an die Front. Heute wird Richard Bayer 90 Jahre alt. Ein lieber Kollege hat mich kürzlich Urgestein des deutschen Rundfunks tituliert. Wie kam dieses Urgestein zum Rundfunk? In Kassel geboren, in Kassel aufgewachsen, Jahrgang 1926, also in die Zeit des Nationalsozialismus hineingeboren. In Kassel auch zur Schule gegangen, Vater Kapellmeister am Kasseler Theater und alles erlebt, was die damalige Jugend mitgemacht hat und mitmachen musste. Ich war also auch in der Hitlerjugend und weil ich Arzt werden wollte, musste ich Feldscher werden. Feldscher war nichts anderes als Sanitäter. Nebenbei, durch den Vater, habe ich kleine Rollen am Kasseler Staatstheater gespielt und auch Einsätze am Kasseler Rundfunk gehabt. Der Krieg kam, ich wurde Flakhelfer, Sanitäter, wir wurden ausgebombt und mein Vater traf in Berlin den in der Zwischenzeit von Kassel nach Berlin versetzten Sendeleiter namens Kurt Stippig und er ist eigentlich der Retter meines Lebens gewesen. Er sagte meinem Vater, dass eine Mikrofonprüfung stattfinden würde. Man suchte irgendjemand in Berlin. Und so kam ich im November 1943 zu einer Mikrofonprüfung in das heute so vertraute Funkhaus in der Masurenallee. Die Mikrofonprüfung war damals nicht anders als heute. Leichter Text, schwerer Text. Damals sprach man oder musste man sprechen den Wehrmachtbericht, musikalische Sendeberichte, einen feuilletonistischen Bericht, frei gesprochen eine Reportage und einige Stimmprüfungen. Und dann hieß es, Sie bekommen Bescheid. Der kam sehr schnell. Und Ende November 1943 war ich mit Vertrag Wohlbestalter Volontär des Reichssenders Berlin und landete in der Sportredaktion bei meinem jugendlichen Idol Rolf Wernicke, dessen Frage, was ich denn vom Sport weiß, beantwortete ich mit den Kenntnissen von Boxen, Fußball und Leichtathletik. Und daraufhin deine klassische Antwort, dann machen Sie bei uns Schwimmen, Reiten und Wintersport. Erst werden Sie Arzt und dann Facharzt und erst werden Sie Redakteur und dann Sportredakteur. Damit war die Liebe zur Recherche in meinem ganzen Leben gelegt. Es kam dann noch die Mitwirkung in einer jungen Sendereihe zum Hören und Behalten. Das war eine Sendung, wie man aus Zuckerrüben eine gute Marmelade macht. Oder privaten bewährten Termini, tritt morgens auf in einer hellen Farbe. Gegen Mittag verfärbt er sich ihnen ins transparent Präsente. Gegen Abend endlich dunkelt er in Richtung Stirnbein. Nun vollführen wir einen Sprung. Bitte vertrauen, springen Sie mit. Ich sage nur ein Wort. Es gibt tausend voneinander getrennte Ursachen von Schmerz, aber es gibt spezifische intellektuelle Betätigungen, die bestimmten Schmerzen des Kopfes ein evokatives Äquivalent sind. Was machst du da? Was tust du? Ich drücke mit einem Finger auf meinen Bauch. Warum? Es ist mein Reaktionstest. Ich verstehe dich nicht. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Liebe Odile, wenn jemand Schmerz hat, das heißt, wenn er einen Schmerz hier und dort behauptet, und er drückt vermittelt seines Fingers auf eine Oberbauchstelle, dann bleibt die Pupille eng. Eng? Sie erweitert sich nicht. Warum nicht? Dann ist eine sogenannte Aussage über einen sogenannten, das heißt behaupteten Schmerz ungültig. Unglaubwürdig. Unglaubhaft. Warum denn? Meine Liebe, ich drücke auf den Bauch. Nicht wahr? auf den Bauch mit einem Finger. Wenn ich dadurch einen Schmerz habe oder behaupte, dann stimmt die Behauptung über diesen Schmerz genau dann nicht, wenn die Pupillen eng bleiben oder sich nicht erweitern. Und wenn man sich nicht auf den Bauch drückt, was ist dann? Die Pupillen müssten sie. Ach, du meinst, man sollte einfach nicht drücken, weil man nicht weiß, was passiert. Was müssten die Pupillen denn machen, wenn du drückst? Ja, sie müssten sich erweitern. Erst dann hast du ein Recht zu behaupten oder zu sagen, ich habe an dieser Stelle einen Schmerz. Das ist ein Zeichen, das von Kapazitäten anerkannt wird. Hat jeder dieses Recht? Welches Recht? Zu behaupten, dass sie sich erweitern. Ja, nur wenn er lokalisiert durch Berührung. Ich meine, drückt. Ja, aber wenn er nicht drückt, dann hat er nicht recht. Mir ist nicht ganz gut. Das ist ein Beispiel einer Kausalhypothese. Was ist eine Kausalhypothese? Allgemein eine zunächst unbewiesene, jedoch mit starkem Wahrscheinlichkeitsgehalt versehene Annahme, durch die gegebene Tatsachen erklärt werden können. Newton zum Beispiel pflegte zu sagen... Und wenn die Pupille sich nicht erweitert, gibt's auch keine starke Wahrscheinlichkeitsgewalt. Gehalt. Nein, nein, gewiss nicht. Es ist ja... Das ist ja das Gefühl einer im Schädel langsam aufsteigenden, größer werdenden Kugel. Ausgezeichnet. Eine exakte Beschreibung. Sie zitieren mich beinahe wörtlich. Ich habe herausbekommen, dass bestimmte Begriffe, nicht wahr, Diskursivitäten, Begriffsfelder, Beweistheorien, einen spezifischen Kopfschmerz erzeugen. Vor 3 Tagen war ein japanischer Heidegger-Schüler bei mir. Meine Forschungen sind in Japan bekannt. Dieser Mann litt zum Beispiel an Blutandrang infolge seiner unausgesetzten Beschäftigung mit der, wie sagt man, Fundamentalontologie, während zum Beispiel Erziehungswissenschaftler oder Pädagogen durch ihre geringe Kopflastigkeit nur ein wenig an Migräne leiden. Haben Sie ein Aspirin oder 2? Sie sehen ein, erst wenn wir gleichermaßen unser Beispielmodell auf Sie eingestellt haben, erkennen wir die widerspenstige Natur Ihres privaten Kopfschmerzes. Das dauert nicht länger als 1-2 Monate mit 2 Sitzungen pro Woche. Ich selber hatte ein sogenanntes intermittierendes Kopfweh, morgens, mittags und nachts. Bei dem Exemplar nach dem Stich von Hake hat er sehr kurze, kräftige Beine, während meiner und der Scarabeus cribricollis hat einen kurzen, gedrungenen Leib. Mein Scarabeus P. Ja, P. Subgenus. Hat keine kurzen Beine. Meine ich, sondern merkwürdige, lange. Mit langen Dornen. Das heißt mehr als 3. Sie sehen sensitiv aus, als mache er nicht nur Kotbällchen. Vielleicht wird er auch sterben. Er ist so still. Nur nach Sonnenuntergang wird er munter. Agil? Das wäre das Wort. Wäre es das Wort. Kann man sagen. Eine gewisse dunkle Betriebsamkeit. Auf nichts Bestimmtes gerichtet. Aber auch nicht blind. Ja, als kreise er etwas ein. Vielleicht baut er ein Totenschiff. Eine schwimmfähige Privatnekropole. Hier bei Espinas gibt's eine schöne Stelle. Eine Ausnahme machen die bekannten Totengräber Hydrophilus piceus, welcher seine Eier in ein kahnförmiges Gehäuse legt, und die Koprophagen, welche in außerordentlich geschickter Weise sich Kotballen rollen und in diese ihre Eier legen. Dagegen steht fest, dass die männlichen Totengräber ihren Weibchen beim Einscharren des toten Tieres helfen, an das sie ihre Eier ablegen wollen. Siehst du, da hast du es. Es steht ferner fest, dass der Ateuchus sein Weibchen beim Rollen der Kotkugel ermuntert. Aber warum tun sie es? Mögen sie Kot? Es muss ein Konglomerat sein. Ich fange nach der Begrüßung an und presse beim Sprechen seine Hand. Ich bin kein Amateur, sage ich. Nichts weniger als ein Laie. Immerhin Dr. Phil Semper. Mein Lieber nicht. Ich presse seine Hand und das war schon. Ich bin kein Amateur. Ich bin krank. Wo ist der Beweis? Ich werde mit ruhiger, angenehmer Stimme sprechen. Lieber Doktor, werde ich sagen. Gut getroffen. Mein lieber Doktor, ich muss zuerst schmeicheln, nur ein wenig, behutsam. Denken wir doch an den Gebrauch des Wortes Therapie. Ursprünglich war es doch der Dienst am Tempel. Besinnen wir uns. Besinnen? Denken wir an das griechische Wort für den Arzt. Iatros. Begreift es nicht das Retten und Bewahren? Und dann falle ich auf den Teppich und presse seine Hände und... Nein, nein. Erklärt der Arzt nicht gewissermaßen im sakralen Sinn den unreinen Kranken für rein? Gesund? Vielleicht ist Meyerson doch nicht so brauchbar. Kamen nicht zum Beispiel die griechischen Ärzte als Sklaven nach Rom? Und waren es nicht gerade... Das könnte ihn kränken. Aber die Ausbildung. Gibt es Fragen? Wird dem Kranken nicht ein Gefühl, ein Gefühl... Ja, die Empfindung. Nein, oder mit Meyerson direkt. Spielt nicht das physikalisch-chemisch unfassbare Psychische bis in das letzte Leibliche hinein? Aber ich muss es beweisen. Odile, beweisen. Die Empfindung allein, mag sie noch so komplett sein, vermittelt nicht die sogenannte Wirklichkeit. Nein, wird man erwidern, sie ist subjektiv und begrenzt. Aber wenn das Denken das isolierte Einzelne fassen kann, ich meine, über Hypothesen hinaus, wenn es wenigstens Insignien der unbekannten Krankheit gäbe, dieses Gefühl, die Organe stürben. Aber ich werde mich wieder versprechen, hastig werden, überspringen, einen Knopf ins Auge fassen oder seinen Adamsapfel und dann die Erklärung der aleatorischen Natur der Krankheit. Kann ich es denn berechnen? Dann könnte ich es durch eine Denkoperation an einer Bekannten messen, aber dann wirft man mich wieder auf das Prinzip der regelrechten körperlichen Substrate für bekannte, nicht psychische Störungen. Krankhaftes Fehlen des Farbstoffes in Haut, Haar oder im Auge. Albinismus. Das Schlimmste sind die Körperveränderungen. Kaum merkliche Veränderungen, innen wie außen.